6. Geldschein. Ennote. Münze, aber auch Währung. A moeda. Langsam als Adverb. Devagar. Entnehmen. Retirar. Schein, Karte. O título. Maut, Autobahngebühr. A portagem. Autobahn. A autoestrada. Fahr, geh. Vai. Schau mal. Vê lá. Bekommen. Apanhar. Strafzettel. A multa. Überschreitung. O excesso. Geschwindigkeit. A velocidade. Unfall. O acidente. Gib mir. Dá-me. Vorbereiten. Preparar. Zahlung. O pagamento. Kleingeld. O dinheiro trocado. 7. Fahren. Circular. Vorsicht. A precaução.